Endstation Friedhof. Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Lawrence Block. Bearbeitung und Regie Walter Adler. Teil 2. Komm mal rüber! Steig ein! Was willst du? Soll ich dir einen blasen? Macht 25, was ist? Warum sagst du nix? Was ist denn das hier? Ein Taubstummenbus? Halt an. Nur in der Gegend rumfahren habe ich keine Zeit. Überraschung, Pammy. Wollen wir doch mal sehen, was du unter der Bluse so zu bieten hast, Pammy. Schöne große Titten. Oh, schön. Aber, Pammy, da stehst du doch drauf, wenn's ein bisschen wehtut. Ich nehme jetzt Katzen in deinen Mund, Pammy. Aber nur, wenn du versprichst, nicht zu schreien, Pammy. Verstanden? Hört zu, nicht auf die harte Tour. Ja, ihr könnt haben, was ihr wollt. Ihr werdet euch bestimmt nicht zu beklagen brauchen. Aber nicht auf die harte Tour. Was ist los? Bist du auf Drogen, Pammy? Bist du auf Edge, Pammy? Na, dann pass dir die Nase auf. Zwischen den Zähnen kennst du irgendwelche Drogendealer? Im Laderaum des Lieferwagens hatten sie eine Matratze liegen. Sie forderten sie auf, sich auszuziehen, bis sie nichts mehr am Leib hatte. Sie vögelten sie beide und kamen beide, was ganz beruhigend war, weil es vor allem dann unangenehm werden konnte, wenn ein Typ keinen Hoch kriegte oder nicht kam, weil sie dann häufig sauer auf sie wurden, als ob sie was dafür könnte. Das war richtig klasse. Seid echt stark. Zieh mich jetzt wieder an, ja? Das war, als sie ihr das Messer zeigten. Bleib schön hier, du miese Scheißfotze! Wir fahren jetzt alle zusammen wohin, Pammy? Wir machen einen kleinen Ausflug, Pammy. So hieß er, Ray. Der andere nannte ihn Ray. Deshalb wusste sie das. Den Namen des anderen, wenn sie ihn überhaupt gehört hatte, hatte sie sich nicht gemerkt. Aber der Fahrer war Ray. Er war jetzt nicht mehr der Fahrer, der andere fuhr. Und Ray hatte das Messer. Weißt du, Pammy? Im Grunde wollen alle Junkies nur sterben, sind auf einem Todestrip. Und wir sorgen dafür, dass sie kriegen, was sie wollen. Dann hielten sie wieder an, weiß Gott wo. Und dann machten sie sich ziemlich ausgiebig über sie her. Sie wechselten sich ab und machten lange an ihr rum, auch mit Gegenständen. Manche taten weh und andere nicht. Zwischendurch war sie immer wieder halb weggetreten, als ob sie phasenweise nicht voll da gewesen wäre. Es war schrecklich, einfach grauenhaft. Und dann fiel ihr etwas ein. Sie kam an einen Punkt, an dem sie ganz ruhig wurde. Weil ich wusste, dass ich sterben würde. Also, es war nicht so, dass ich sterben wollte. Das wollte ich nicht, ganz sicher nicht. Aber irgendwie kam mir der Gedanke, dass das passieren würde. Dass das alles war, was passieren würde. Und ich dachte, na schön, wenn es eben sein muss. Fast so, als ob ich damit leben könnte, was ja absurd ist, weil das ja der Punkt war, an dem ich nicht mehr leben konnte, jedenfalls nicht, wenn ich starb. Ich sagte mir, okay, ich werde fertig damit. Weißt du was, Pammy? Wir geben dir eine Chance. Wir lassen dich am Leben. Was? Bist du verrückt? Wir bringen sie um, die Fotze. Was ist, wenn du zur Polizei rennst? Ich geh doch nicht zur Polizei, das ist doch nur eine Nutte. Aber sie ist ja nicht irgendeine Nutte, nein? Ach, die hat die tollsten Titten heute. Magst du deine Dinger, Pammy? Pammy, hey! Bist du stolz auf sie? Hey, Pammy! Welche ist dir die liebste? Na, sag schon, welche? Komm schon. Meine Titte ist für dich die andere. Die nehme ich. Such dir eine aus. Such dir eine aus, Pammy. Mich mit nach Haus. Pammy. Und er hatte etwas in der Hand, so eine Art Drahtschlinge. Und der Draht legte sich kreisförmig um ihre Brust. Und sie war plötzlich außerhalb ihres Körpers. Einfach so. Schwebte ohne Körper hoch in der Luft, über dem Lieferwagen. Und konnte durch das Dach des Lieferwagens sehen. Sie sah zu, wie es dunkler wurde. Immer dunkler. Bis die ganze Welt schwarz war. Zuerst rief ich Detective John Kelly von der Brooklyner Mordkommission an. Es ist so wichtig, dass Sie mich deswegen beim Essen angepiept haben. Leila Alvarez war nicht ihr einziges Opfer. Das weiß ich. Da war auch noch Marie Gotteskind. Es gibt noch ein Opfer. Was? Vergewaltigt, gefoltert, eine Brust amputiert. Der einzige Unterschied ist, sie ist noch am Leben. Ich dachte, Sie möchten vielleicht mit ihr sprechen. Anschließend rief ich einen alten Freund an, den Anwalt Drew Kaplan. Er versprach mir, sofort vorbeizukommen. Bevor wir uns mit diesem Detective Kelly treffen, Pam, lassen Sie uns vorab einiges klarstellen. Sie sind meine Mandantin. Das heißt, ich möchte, dass Sie niemandem eine Frage beantworten, wenn ich nicht dabei bin. Ist Ihnen das klar? Ja. Mit niemand meine ich auch niemand. Niemandem von der Polizei und niemandem von der Presse und auch nicht irgendeinem Fernsehreporter, der Ihnen ein Mikrofon unter die Nase hält. Klären Sie das bitte mit meinem Anwalt. Sprechen Sie mir das bitte nach. Klären Sie das bitte mit meinem Anwalt. Sehr gut. Jemand ruft Sie an, fragt, wie das Wetter draußen ist. Was antworten Sie darauf? Klären Sie das bitte mit meinem Anwalt? Ich glaube, sie hat's kapiert. So, und jetzt erzählen Sie mir bitte, wie es dazu kam, dass Sie Matthew Scudder damit beauftragt haben, die Männer zu finden, die Sie entführt und misshandelt haben. Wir hatten uns schon alles zurechtgelegt, bevor ich John Kelly und Drew Kaplan anrief. Pam brauchte eine Geschichte, die sie zur Initiatorin der Ermittlung machte und Keenan Khoury aus dem Spiel ließ. Wir erfanden einen Liebhaber, einen verheirateten Mann, der ihr empfohlen hatte, sich an einen Privatdetektiv zu wenden. Und das war dann ich. Als Kaplan mit Pam gegangen war, machten Elaine und ich uns einen gemischten Salat und eine große Schüssel Schmetterlingsnudeln mit Öl und Knoblauch und aßen am Küchentisch. Wenn das alles vorbei ist, wird sich unsere kleine Strichmamsell nicht mehr den Arsch abfrieren. Sie wird ihre eine Titte einpacken und sehen, dass sie von der Straße runterkommt. Willst du sie adoptieren? Ich kann ihr einen Platz in einem anständigen Haus beschaffen und zeigen, wie man sich eine Kundenkartei aufbaut und von seiner Wohnung aus operiert. Wenn sie clever ist, setzt sie eine Anzeige ins Crew-Magazin und lässt die Tittenfreaks wissen, dass sie eine Titte für den Preis von zwei kriegen können. Du wirst der Polizei nichts von Khoury erzählen. Das kann ich leider nicht. Bist du sicher, dass es dieselben Männer sind? Es kann gar nicht anders sein. Ein Stück Draht, um eine Brust zu amputieren. Einmal bei Leila Alvarez, einmal bei Pam Cassidy. Beide Opfer auf einem Friedhof ausgesetzt. Was willst du noch mehr? Und Marie Gottes Kind haben sie auch umgebracht. Glaubst du, sie kriegen bei der Polizei eine halbwegs brauchbare Beschreibung aus ihr raus? Mir ist es jedenfalls nicht gelungen. Wie wär's mit Hypnose? Modischer Schnickschnack. Demnächst werden Frauen ohne Inzesterinnerungen anfangen, sich Sorgen zu machen. Ihre Väter könnten sie nicht hübsch gefunden haben. Möchtest du spielen, ich bin das böse kleine Mädchen und du bist mein Daddy? Ich glaube nicht. Spielverderber. Möchtest du spielen, ich bin eine heiße, mit allen Wassern gewaschene Straßennutte und du sitzt am Steuer deines Wagens? Wir könnten so tun, als ob die Couch ein Auto ist. Wirklich nicht einfach dafür zu sorgen, dass unsere Beziehung weiter prickelt und knistert. Ich könnte dich zum Beispiel fesseln. Aber wie ich dich kenne, würdest du nur einschlafen. Vor allem heute. Willst du einfach nur ins Bett gehen? Das kommt der Sache schon näher. Am Dienstagmorgen schlief ich lange und Elaine war schon weg, als ich aufwachte. Ich verließ die Wohnung und ging eine Stunde oder so in der Gegend herum und kam gerade rechtzeitig für das Mittagstreffen zum Citicorp Building. Danach ging ich ins Kino und anschließend in eine Galerie und guckte mir Bilder an. Von dort nahm ich einen Bus, die Lexington, hinunter und nahm an einem 17:30 nicht weit von der Grand Central teil, wo sich die Pendler am Riemen rissen, nicht den Speisewagen zu nehmen. Im Hotel warteten mehrere Nachrichten auf mich. Ich sollte John Kelly, Drew Kaplan und Keenan Khoury anrufen. Und dann noch eine Nachricht, die aber nur aus einer mir unbekannten Nummer bestand. Die rief ich als Erster an. Als der durchgehende Piepton kam, wollte ich schon einhängen. Doch dann fiel Gott sei Dank der Groschen. Ich tippte meine Nummer ein und hängte auf. Keine 5 Minuten später klingelte das Telefon. Hi, Mettmann. Was liegt an, Mann? Hast du einen Piepser? Da staunst du, was? Mann, ich hatte plötzlich 500 Mäuse in der Tasche und die hatten gerade ein Sonderangebot für Piepser mit Gebühr für 3 Monate für müde. $190. Was kostet so ein Ding im Monat? Haben sie mir gesagt. Habe ich aber wieder vergessen. Wie ich die Sache sehe, wirst du für mich die Gebühren zahlen. Wieso sollte ich das tun? Damit du mich jederzeit erreichen kannst. Weil ich nämlich unersetzlich für dich bin. Ohne mich bist du doch aufgeschmissen. Weil du deine geistigen Reserven anzapfst. Siehste, langsam wirst du schlau. Und ciao. Ich versuchte es bei Drew, aber in seiner Kanzlei war er nicht. Und zu Hause wollte ich ihn nicht stören. Bei Keenan Khoury und John Kelly probierte ich es erst gar nicht. Ich fand, sie konnten warten. Ich ging auf eine Pizza und eine Coke um die Ecke und anschließend zu meinem dritten Treffen an diesem Tag nach St. Paul. Ich konnte mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal bei so vielen Treffen gewesen war. Jedenfalls war es schon eine Weile her. Am nächsten Morgen rief ich Kelly an und verabredete mich mit ihm zum Essen. Okay, ich werde Sie in Ruhe lassen. Wir haben dieses Mädchen dazu überredet, zu uns zu kommen. Das muss man ihm schon mal zugutehalten. Ich mag es zwar nicht besonders, wenn ein Zeuge Händchen halt mit seinem Anwalt antanzt, aber unter diesen Umständen muss ich zugeben, dass es für sie das Beste ist. Wir teilten uns die Rechnung und auf dem Gehsteig schüttelten wir uns die Hände. Das Docket liegt in der Jorah Lemon Street, wo Brooklyn Heights an Coppel Hill stößt. Es war ein schöner Frühlingstag und ich genoss es, zu Fuß zu gehen. Auf dem Greenwood Cemetery, wo sie Leila Alvarez abgeladen hatten, spazierte ich 15 Minuten zwischen den Gräbern herum. Am meisten interessierte mich das Telefon in der Fifth Avenue zwischen der 49. und 50. Straße. Das war der Apparat, den sie zweimal benutzt hatten. Derjenige, der ihrem Stützpunkt möglicherweise am nächsten lag. Im Gegensatz zu den anderen Telefonen handelte es sich dabei jedoch nicht um eine Zelle, sondern um einen Münzapparat in einem durchgehend geöffneten Waschsalon. Ja? Elaine Mardell hier? Ich bin's, Matt. Gibt es in allen Waschsalons ein Telefon? Ist es üblich, dass Sie in Waschsalons Telefone haben? Kannst du dir vorstellen, wie lange ich schon darauf warte, dass du mich das fragst? Und? Ich fühle mich zwar außerordentlich geschmeichelt, dass du glaubst, ich weiß alles, aber leider nicht. Ich verließ den Waschsalon und trank in dem kubanischen Stehenbiss an der Ecke einen Kaffee con leche. Er hat auf diesem Telefon gesprochen, dieser Saukerl. Er muss irgendwo in der Gegend wohnen. Und nicht nur in diesem Viertel, sondern in einem Umkreis von maximal 1 bis 2 Blocks um den Waschsalon. Es dauerte nicht lange und ich fing an, mir einzubilden, ich könnte seine Gegenwart im Umkreis von ein paar hundert Metern deutlich spüren. Alles Unsinn. So hatte ich mir das eigentlich nicht vorgestellt, dass Sie der Sache bloß bis zu einem bestimmten Punkt nachgehen und dann das Ganze der Polizei übergeben. Keenan Khoury sah aus, als verbrächte er zu viel Zeit in Flugzeugen, zu viel Zeit im Haus, zu viel Zeit mit Kaffee trinken in Hinterzimmern und Küchen. Er war unrasiert und sein Haar war zerzaust und hätte einen Schnitt vertragen können. Angenommen, die Polizei schnappt Sie. Was dann? Im Idealfall können Sie mit genügend Beweisen aufwarten, um Ihnen einen oder mehrere Morde anzulasten. Sie haben doch das Mädchen als Zeugin. Nur für das Verbrechen, das an ihr verübt wurde. Und das ist nicht so schwerwiegend wie Mord. Vergewaltigung und gewaltsame Sodomie fallen unter Kategorie B und können mit einer Haftstrafe zwischen 6 und 25 Jahren bestraft werden. Nur wenn sie wegen Mordes angeklagt werden, müssen sie mit lebenslang rechnen. Was ist mit dem Abschneiden ihrer Brust? Das fällt unter Körperverletzung ersten Grades und das ist ein geringfügigeres Vergehen als Vergewaltigung und Sodomie. Die Höchststrafe dafür ist, glaube ich, 15 Jahre. Das ist doch völlig verrückt! Man kann 25 Jahre dafür kriegen, dass man eine Frau in den Arsch fickt und höchstens 15 Jahre dafür, dass man ihr die Brust abschneidet. Da kann doch was nicht stimmen. Dürfte nicht einfach sein, das Gesetz zu ändern. Das sind Tiere. Die haben kein Recht mehr zu leben. Das kann das Gesetz aber nicht. Alles, was das Gesetz tun soll, ist, sie zu finden. Und damit wir weitersehen. Wo ist eigentlich Ihr Bruder abgeblieben? Peter? Ich fürchte, er hat wieder angefangen. Womit wieder angefangen? Zu trinken oder hängt sogar wieder an der Nadel. Heroin? Ja. Und ich denke, ich weiß auch warum. Ist es nicht so, dass Sie bei diesen Treffen der anonymen Alkoholiker Ihre Lebensgeschichte erzählen? Vielleicht hat Pete sich auch so vorne hingestellt und allen erzählt, was er getan hat und wozu es geführt hat. Und vielleicht hat er auch einfließen lassen, was sein Bruder macht. Und jetzt denkt er, er hat die Kerle auf meine Spur gelenkt. Kann sein. Muss aber nicht. Jedenfalls ist er verschwunden. Wollen Sie zu Fuß zurückgehen oder werden Sie die U-Bahn nehmen? Gehen werde ich jedenfalls nicht. Was halten Sie davon, wenn ich Sie zurückfahre? Das ist nicht nötig. Ich muss irgendwas tun. Im Lauf der nächsten Woche passierten verschiedene Dinge. Ich fuhr dreimal nach Sunset Park hinaus, zweimal allein, das dritte Mal in Begleitung von TJ. Es kam aber nichts dabei herum. Dann zerstritt ich mich mit Elaine. Sie hatte einen Film ausgeliehen, den sie gerne sehen wollte, und ich nicht. Als der Film zu Ende war, machte sie eine Bemerkung, worauf ich ihr nahelegte, sie solle sich künftig ein bisschen bemühen, nicht ganz so sehr wie eine Nutte zu klingen. Naja, Ich entschuldigte mich. Und sie auch. Samstagnacht ging ich zum Mitternachtstreffen in die West 46th Street. Als gefragt wurde, wer anfangen wolle, hob ich sofort die Hand und wurde aufgerufen. Ich heiße Matt und ich bin Alkoholiker. Ich bin ein paar Jahre nüchtern. Und viel hat sich in meinem Leben geändert, seit ich das erste Mal hier zur Tür reingekommen bin. Und manchmal vergesse ich, dass ich noch immer ganz schön im Arsch bin. Ich durchlaufe in meiner Beziehung gerade eine kritische Phase und bis vor kurzem habe ich das nicht mal gemerkt. Bevor ich hierher kam, hatte ich ein schlechtes Gefühl und ich musste mich erst 5 Minuten unter die Dusche stellen, um rauszukriegen, was ich eigentlich fühlte. Aber dann wurde mir klar, dass es Angst war. Ich fürchte mich. Ich weiß allerdings nicht, wovor ich mich fürchte. Ich habe das dumpfe Gefühl, wenn ich mich gehen lasse, dass ich mich vor allem und jedem auf der Welt fürchte. Ich fürchte mich, eine Beziehung zu haben. Und ich fürchte mich, keine zu haben. Ich fürchte mich davor, dass ich eines Tages aufwache und einem alten Mann in die Augen sehe, wenn ich in den Spiegel schaue. Dass ich eines Tages allein in meinem Zimmer sterbe und erst entdeckt werde, wenn der Gestank durch die Wände dringt. Sonntagmorgen schaute ich bei Joe Durkin vorbei, was dazu führte, dass ich mit ihm und 2 Jungs von der Abteilung Schwerverbrechen Mittagessen ging. Anschließend ging ich zurück in mein Hotel und machte es mir mit einem Buch bequem. Um 20 nach 3 klingelte das Telefon. Matt, Gott sei Dank, mein Bruder ist auf dem Weg zu Ihnen. Ist er wieder aufgetaucht? Ja, und er wird Sie nach Brighton Beach rausbringen. Was gibt's in Brighton Beach? Eine Menge Russen. Einer von Ihnen hat gerade angerufen. Er hat ähnliche Probleme wie ich. Seine Frau. Schlimmer. $1 Million? Gerechter Gott, woher soll ich $1 Million nehmen? Wer steckt dahinter, Keenan? Irgendwelcher Nigger, was? Diese Irren aus Jamaika? Nein, es sind Weiße, Juri. Meine Luschka. Wie konnte das nur passieren? Was ist das nur für ein Land, Mr. Scudder? Juri Lendau war Ende 40 und seit 10 Jahren in Amerika. Herübergekommen mit seiner Frau und seiner 4-jährigen Tochter Ludmila. Vor 1,5 Jahren war seine Frau an Eierstockkrebs gestorben. Ludmila besuchte inzwischen eine kleine private Highschool für Mädchen in Brooklyn. Juri Lendau verdiente sein Geld in derselben Branche wie Keenan Khoury, Drogen. Sie haben sie aus der Schule gelockt. In aller Öffentlichkeit haben sie entführt. Lendaus Schultern sackten nach unten. Warum, wollte er wissen. Aber nicht von uns, sondern von diesem Drecksack Gott, der ihm die Frau genommen hatte. Warum? Ich habe gezahlt, Juri. Trotzdem haben sie Francine umgebracht. Mr. Lender, diese Männer sind extrem gefährlich, absolut bösartig und unberechenbar. Außer Mrs. Khoury haben sie noch 2 andere Frauen getötet. Wie es aussieht, haben sie nicht die Absicht, ihre Tochter lebend wieder herauszugeben. Leider ist die Wahrscheinlichkeit sogar sehr hoch, dass sie bereits tot ist. Nein. Falls sie noch am Leben ist, haben wir eine Chance. Aber wie sie vorgehen wollen, müssen sie entscheiden. Die haben gesagt, keine Polizei. Ich glaube nicht, dass sich die Chancen, ihre Tochter lebend zurückzubekommen, erhöhen, wenn wir jetzt schon die Polizei einschalten. Gavno, scheiß auf die Polizei. Wir nehmen die Sache selbst in die Hand. Und was weiter? Ich rief TJs Piepser an und tippte die Nummer des Snoopy-Telefons von Juri Lendaus Tochter ein. Der Einrichtung ihres Zimmers nachzuschließen, schienen Snoopy und Michael Jackson eine Schlüsselrolle in ihrer persönlichen Mythologie zu spielen. Wer will da TJ sprechen? Ich bin's, Matt. Hey, Mann, wie sieht's aus, Klaus? Ernste Sache, TJ. Ein Notfall. Ich brauche dringend deine Hilfe. Die hast du, Mann. Kannst du die Kongs erreichen? Ist das alles? Erinnerst du dich an den Waschsalon, in dem wir letzte Woche waren? Aber klar, Mann. Fahr raus und pass auf, wer telefoniert. Ruf mich an, sobald du angekommen bist. Ich muss Schluss machen, TJ. Ruf mich an. Ja, hier ist Lendau. Ich möchte mit... Bitte lassen Sie mich mit meiner Tochter sprechen. Geben Sie mir. Das Mädchen ist hoffentlich noch am Leben. Wer sind Sie denn? Ich bin Ihre beste Chance, dass dieses Geschäft ohne Zwischenfall über die Bühne geht. Das Mädchen gegen das Geld. Aber ich würde Ihnen raten, ihr nicht zu Leide zu tun. Du kannst mich mal, du Lutscher! Wir werden Bargeld brauchen. Wie viel haben Sie? Wie viel können Sie auf die Schnelle beschaffen? Mein Gott, was weiß ich. Bargeld habe ich so gut wie keines. Mr. Khoury, keine 10 Minuten von hier habe ich 15 Kilo Kokain. Möchten Sie es kaufen? Nennen Sie mir einen Preis. Ich leihe Ihnen, was ich in meinem Safe habe, 100.000. Sie wissen, dass ich dafür gerade stehe. Machen Sie sich deswegen mal keine Gedanken. Hör sich das mal einer an. Ich kenne den Mann kaum, diesen scheiß Araber da. Und er gibt mir 100.000 Dollar. Landau? Ja. Einen Moment bitte. Ja? Wie ich sehe, haben wir einen neuen Mitspieler. Ich glaube nicht, dass wir uns vorgestellt wurden. Ich bin ein Freund von Mr. Landau. Mein Name tut nicht zur Sache. Und man weiß doch ganz gern, wer auf der anderen Seite ist. In gewisser Hinsicht sind wir auf derselben Seite, oder nicht? Wir wollen beide, dass der Austausch reibungslos über die Bühne geht. Dann brauchen Sie sich nur an unsere Anweisung zu halten. Nein, so einfach ist es aber nicht. Aber sicher ist es, dass wir sagen Ihnen, was Sie tun sollen, und Sie tun es. Falls Sie das Mädchen wiederhaben wollen. Erst müssen Sie mich überzeugen, dass sie am Leben ist. Ich gebe Ihnen mein Wort. Tut mir leid. Das genügt Ihnen nicht? Sie haben eine Menge Vertrauen verspielt, als Sie Mrs. Khoury in schlechtem Zustand zurückgegeben haben. Im Fall von Mrs. Khoury waren besondere Umstände gegeben. Ihr Mann versuchte zu handeln, ganz nach den Gepflogenheiten seiner Rasse. Er teilte den Preis und zum Ausgleich dafür haben wir... Naja, den Rest wissen Sie ja selbst. Es geht uns nicht um den Preis. Was, Sie zahlen also die Million? Für das Mädchen, unversehrt und am Leben. Ich versichere Ihnen, dass sie beides ist. Lassen Sie sie ans Telefon kommen. Lassen Sie Ihren Vater mit ihr sprechen. Und das geht leider nicht. Als der nächste Anruf kam, war ich mit Landau allein. Keenan Khoury war mit seinem Bruder und einem von Landaus Männern losgefahren, um Bargeld zu beschaffen. Ja? Leider kann das Mädchen nicht ans Telefon kommen. Das ist völlig ausgeschlossen. Wie können wir Ihnen sonst beweisen, dass es ihr gut geht? Ich hielt die Sprechmuschel zu. Irgendwas, das nur Ihre Tochter weiß. Was? Der Name des Hundes. Das könnten Sie wissen. Das könnten die wissen? Wir hatten vor dem schon einen Hund. Hm. Er wurde von einem Auto überfahren. Sie hat ihn über alles geliebt. Hören Sie? Hm? Der Name des Hundes. Und der Name des Hundes davor. Na schön, wenn es Sie glücklich macht, mein Freund. Es dauerte 12 Minuten länger als die halbe Stunde, die ich veranschlagt hatte. Hallo? Trotz allem möchte ich gerne wissen, was Sie mit der Sache zu schaffen haben. Sie müssen doch ein Dealer sein. Eigentlich wollten Sie uns ein paar Fragen beantworten. Warum haben Sie es so eilig, mein Freund? Es ist Ihr Quarter. Ja, allerdings. Na schön. Der Name des Hundes also. Mal sehen, was sind so die gängigen Hundennamen? Fido? Towser? King? Rover. Scheiße, dachte ich. Sie ist tot. Der Hund heißt Watson. Und der andere Hund? Sie sind aber ganz schön anspruchsvoll. Was für eine Rasse der andere Hund war, konnte sie mir nicht sagen. Sie war noch sehr klein, als er starb. Den Namen? Balalaika. Ich sah Juri Landau an. Sein Nicken war unmissverständlich. Ray sagte irgendetwas am Telefon, aber die Worte drangen nicht mehr zu mir durch. Mir wurde schwindelig und ich musste mich an der Küchentheke abstützen, um nicht zu fallen. Das Mädchen lebte. Bist du dran, Mann? Ja, was gibt's, TJ? Der Typ war gerade da. Hier im Waschsalon, an diesem Telefon. Das muss jemand anderes gewesen sein. Todsicher, Mischa. Fiese Type. Wenn du den bloß siehst, weißt du, das ist das Böse. Hast du nicht gerade mit ihm telefoniert? Aber das war vor 10, 15 Minuten. Yeah, haut hin. Ich dachte, du hättest gleich angerufen. Ging nicht, musste ihm folgen. Du bist ihm gefolgt. Was denkst du denn, Mann? Dass ich wegrenne, wenn er antanzt? Bin ich Arm in Arm mit ihm rausgegangen, hab ihm eine Minute oder so Vorsprung gelassen und hab erst dann die Verfolgung aufgenommen. Das ist gefährlich, TJ. Der Mann ist ein eiskalter Killer. Muss ich nun beeindruckt sein? Wo ist er hin? Links die Straße runter zur nächsten Ecke. Sofort hinein. Dann ist er zu dem Laden auf der anderen Straßenseite. Ging rein, blieb ein, zwei Minuten und kam wieder raus. Schätze, er hat sich kein Sandwich machen lassen. Dazu ist er nicht lang genug geblieben. Er könnte ein Sixpack geholt haben. Das Päckchen, mit dem er rauskam, hatte ungefähr die Größe. Wo ist er dann hingegangen? Den Weg zurück, den er gekommen ist. Ist direkt an mir vorbeigegangen, der Sack. Zurück über die Fifth und direkt auf den Waschsalon zu. Ist aber nicht in den Waschsalon rein. Ist in seinen Wagen gestiegen und weggefahren. Auto oder Lieferwagen? Hat doch gesagt Auto. Ich habe versucht, dran zu bleiben, aber keine Chance. Würdest du ihn wiedererkennen? Würdest du deine Mutter wiedererkennen? Soll das für eine Frage sein? Ist knapp 1,80 groß, 75 Kilo. Richtig helles braunes Haar, hat eine Brille mit braunem Plastikgestell, schwarze Schnürschuhe an, marineblaue Hose und eine blaue Jacke mit Reißverschluss. Und so ziemlich das ödeste Hemd, das du dir vorstellen kannst. Brauchst du ihn bloß mit dem Zeichner zusammenbringen und du kriegst was, das ähnlicher ist als jedes Foto. Ich bin beeindruckt. Wagen war ein Honda Civic. Was ist mit ihm? Hat jemanden gecasht, oder? Ein 14-jähriges Mädchen. Wichser. Das hast du gut gemacht, TJ. Ich habe die Autonummer. Er las sie mir vor und ich notierte sie mir und wollte ihn gerade in den höchsten Tönen loben, wie toll er seine Sache gemacht hatte. Mann, wie lange soll das eigentlich noch gehen, dass dir gleich der Unterkiefer runterfällt, wenn ich was richtig mache? Früher gab es eine Nummer, die man bei der Kfz-Zulassungsstelle anrief. Man gab seine Dienstnummer an und nannte ihn die Autonummer. Ich rief Durkin an, der war aber nicht da. Kelly auch nicht. Dann fiel mir Bellamy ein. Also, haben Sie was zu schreiben da? Ja. Calendar, Raymond, Joseph, Adresse Penelope Avenue 34 in Queens. Zuerst rief ich die Auskunft an, dann die Telefongesellschaft. Der Anschluss ist vor kurzem abgemeldet worden. Und eine neue Nummer haben wir hier nicht. Tut mir leid. Es wäre auch zu einfach gewesen. Keenan, Matt, kommen Sie her. Landau stand mit zwei prall gefüllten Flugtaschen und einer Einkaufstüte am Tisch. Er öffnete eine der Flugtaschen und leerte ihren Inhalt auf den Tisch. Lauter Bündel mit Hundertern. Auf jeder Banderole der Schriftzug der Chase Manhattan Bank. Wo haben Sie denn das her, Juri? Wie haben Sie eine Bank gefunden, die man so spät noch ausrauben kann? Es ist Falschgeld. Mit drei verschiedenen Nummern. Wie viel Rabatt haben Sie gekriegt? 60%. Der Dollar kostet mich genau 40 Cent. Oh, ganz schön viel. Qualität hat eben ihren Preis. Es ist aber nur geliehen. Wenn ich es zurückbringe, kostet es mich keinen Cent. Andernfalls muss ich es zurückzahlen. Matt, was meinen Sie? Werden die was merken? Sie werden nichts merken. Sie werden sich das Geld bei schlechter Beleuchtung kurz ansehen. Und außerdem glaube ich nicht, dass Sie mit Falschgeld rechnen. Wir werden es ein bisschen umschichten. Wir nehmen die Chase-Banderolen, aber wir nehmen 6 Scheine von jedem Bündel und ersetzen sie durch richtige. 3 oben und 3 unten. Manchmal frage ich mich, ob das die Mühe überhaupt wert ist. Vielleicht sollten wir das Geschäft einfach platzen lassen. Es gibt schließlich jede Menge Drogendealer und fast alle haben Frauen. Es war unser drittes Gespräch, seit Landau mit den 2 Flugtaschen voll Geld zurückgekommen war. Ray hatte in Abständen von einer halben Stunde angerufen. Erst, um uns mitzuteilen, wie er sich den Ablauf der Übergabe vorstellte. Und dann, um an jedem Vorschlag, den ich machte, etwas auszusetzen. Vor allem, wenn er erfährt, wie wir den Braten tranchieren, bevor wir uns aus dem Staub machen. Ich zerlege Ihnen die kleine Lucia in mundgerechte Happen, mein Freund, und mache mich morgen auf die Suche nach einer neuen Beute. Wir müssen die Übergabe von Mann zu Mann vornehmen. Sie möchten doch sicher das Geld sehen und wir wollen uns vergewissern, dass dem Mädchen nichts fehlt. Damit Sie uns in einen Hinterhalt locken können? Sie haben das Mädchen. Mit einem Messer an der Kehle. Wenn Sie wollen. So, dass die Schneide die Haut berührt. Einer von ihnen hält das Mädchen fest, während der andere sich vergewissert, ob es wirklich eine volle Million ist. Dann bringt einer von ihnen das Geld zu ihrem Wagen und der andere hält währenddessen weiter das Mädchen fest. Nein. Sie bringen das Geld in die Mitte und dann ziehen sie sich wieder zurück. Dann bringen wir das Mädchen in die Mitte. Und einer von uns bleibt bei ihr, ein Messer an ihrer Kehle. Und in der Zwischenzeit bringt der andere das Geld in Sicherheit. Dann lasse ich das Mädchen los und sie läuft zu ihm, während ich ebenfalls den Rückzug antrete. Kommt überhaupt nicht in Frage. Dann haben Sie gleichzeitig das Mädchen und das Geld. Und wir stehen auf der anderen Seite des Spielfelds. Ray warf Geld nach, ohne sich etwas dabei zu denken. Er hatte keine Angst mehr, wir könnten feststellen, von wo er anrief. nicht mehr an diesem Punkt. Seine Anrufe wurden immer länger. Wenn ich bloß die Kongs hätte erreichen können, dann hätten wir ihn uns schnappen können, während er noch telefonierte. Also gut. Wie soll's weitergehen? Sie zeigen uns das Mädchen und dann komme ich zu Ihnen hinüber und übergebe Ihnen das Geld. Sie ganz allein? Ja. Und unbewaffnet. Na, Sie könnten mein Gesicht sehen. Ziehen Sie sich eine Maske über? Oh, dadurch werde ich bloß in meiner Sicht behindert. Ich dachte, scheiße auch, riskier's einfach. Na, und Sie können mich trotzdem beschreiben. Auch wenn Sie mein Gesicht nicht sehen können. Wie Sie aussehen, weiß ich bereits, Ray. Ich weiß von ein paar Frauen, die sie umgebracht haben, und von einer, die sie fast umgebracht haben. Kleine Nutte. Sie hat meinen Vornamen gehört. Ich weiß auch ihren Nachnamen. Das müssen Sie erst mal beweisen. Warum sollte ich? Sehen Sie doch selber nach, er steht im Kalender. Sie sind ein Cop. Welcher Cop würde die Sache so durchziehen, Ray? Sie werden von Landau geschmiert. Fast. Wir liegen im selben Bett, wir sind Partner. Ich bin mit seiner Cousine verheiratet. Ich sollte die ganze Sache abblasen. Der gehört den Hals abschneiden und dann nichts wie weg. Dann sind Sie ein toter Mann. Wenn der Austausch reibungslos über die Bühne geht, garantiere ich Ihnen, dass ich eine Woche dicht halte. Wenn es geht, sogar länger. Eine Woche, Ehrenwort. Ja. Wo? Auf dem Greenwood-Friedhof. Kenn ich. Dort haben Sie Leila Alvarez abgeladen. Nehmen Sie den 25th Street-Eingang und gehen Sie gleich hinter dem Zaun 20 Meter nach Süden. Wir nehmen den Eingang an der 35th und kommen von Süden um 10:30. Und das letzte Stück ganz allein mit dem Geld. Richtig. Mit Curry hat's mir besser gefallen. Wenn ich Frosch gesagt habe, ist er gesprungen. Leila Alvarez. Das ist schon eine Ewigkeit her, dass ich an die gedacht habe. Mein Gott. Hatte die Angst. Armes kleines Miststück. Sie war wirklich außer sich vor Angst. Wir trafen uns am Eingang der 35th Street und verschwanden sofort nach drinnen. Wir waren zu siebt und hatten zwei Taschenlampen dabei. Landau und sein Mann Pavel trugen das Geld. Bei mir waren TJ und Keenan Khoury, sein Bruder Peter und ein weiterer Mann Landaus. Mann, warum hast du mir nicht gesagt, dass wir auf den Friedhof gehen? Wenn du willst, kannst du gerne im Auto bleiben. Wieso? Wenn dir das lieber ist. Mann, ich hab keine Angst vor keinen Toten. Denkst du, ich hab Schiss? Entschuldigung. Entschuldigung, ist okay, May. Tote lassen mich total kalt. Wenn ich weitergehe, geht mit, aber vorsichtig. Bleibt im Dunkeln. Alles Gute, Matt. Ich wandte mich in die Richtung, in der ich Raymond Callender vermutete und ließ, wie vereinbart, meine Taschenlampe dreimal kurz aufleuchten. Kommen Sie etwas näher. Aber nicht zu nah. Schräg rechts vor uns blinkte eine Lampe dreimal kurz auf. Halt, das reicht. Kommen Sie raus. Zeigen Sie uns das Mädchen. Ich halte hier ein Messer an die Kehle. Bringen Sie jetzt das Geld. Wo ist TJ, ich sehe ihn nicht. Keine Ahnung. Vielleicht zum Wagen zurück. Sagen Sie denen, dass die Koffer für einen zu schwer sind und ich komme mit und helfe ihnen tragen. Nein. Sie wollen unbedingt den Helden spielen? Ich kann nicht behaupten, dass ich mir besonders heldenhaft vorkomme. Halt, halt, das genügt. Stellen Sie die Koffer ab. Öffnen Sie die Koffer. Erst lassen Sie das Mädchen los. Nein! Erst zeigen Sie uns das Geld. Lassen Sie sie jetzt frei, dann können Sie sich das Geld ansehen. Ach, süße Lucy. Gern lasse ich dich nicht gehen. Hm? Dein Vater ist dort hinten. Geh zu deinem Vater, komm! Los! Lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf! Judetschka! Er ist euer Papa! Sie machte einen Schritt, hielt inne. Sie wirkte ziemlich wackelig auf den Beinen und hielt eine Hand krampfhaft mit der anderen umklammert. Was ist mit Ihrer Hand? Das war vor unserer Abmachung. Kleine Lucy, ich mochte sie gern, sie war sehr nett. Aus dem Dunkel hinter Ray trat ein zweiter Mann. Er war größer als Callender, mit dunklem, zerzaustem Haar und Augen, die in dem schwachen Licht aussahen wie zwei Brandlöcher in einem Betttuch. Er richtete eine Pistole auf mich. Und Callender inspizierte flüchtig die beiden Koffer. Dann zog er seine Waffe wieder und trat zur Seite, worauf der Dunkelhaarige vortrat und die beiden Koffer hochhob. Nimm nur einen. Erzähl mir nicht, was ich zu tun habe, Ray. Mach endlich. Wir sollten diesen Lutscher kalt machen, ein Ray. Ein andermal, los. Es tut mir leid wegen der beiden Finger. Albert ist schwer unter Kontrolle zu halten. Ich finde, es wird auch langsam Zeit für einen kleinen Ortswechsel. Allerdings glaube ich nicht, dass Albert mitkommen wird. Sie lassen ihn hier. Na, sozusagen? Darf ich Sie etwas fragen? Sicher? Warum die Frauen? Ach, mein Gott. Irgendein tief verschüttetes Kindheitserlebnis. Haben Sie eine Zigarette? Danke. Ja, das nehme ich an. Zu früh entwöhnt oder zu spät? Es interessiert mich nicht, wie Sie so geworden sind. Ich will nur wissen, warum Sie das tun. Es war ein seltsamer Moment. Ich hatte das Gefühl, dass ich mit dem Menschen hinter der Maske sprach. Dass mir die Umstände ein seltenes Fenster der Gelegenheit eröffnet hatten. Erregung, Macht, große Intensität der Erfahrung. Ach, was weiß denn ich? Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Sind Sie mal Achterbahn gefahren? Hm? Wenn ich Achterbahnfahren nicht so schrecklich fände, sondern eine tolle Sache. Ja. Dann treffe es die Sache ziemlich genau. Sie hören sich nicht an wie ein Monster. Warum auch? Was Sie tun, ist monströs. Trotzdem hören Sie sich an wie ein Mensch, wenn man mit Ihnen redet. Wie können Sie so etwas tun? Ach. Sie sind nicht real. Was bin ich? Die Frauen, meine ich, die sind nicht real. Sie sind nicht real, sie sind Spielsachen. Spielsachen, das ist alles. Wenn Sie einen Hamburger essen, verspeisen Sie da eine Kuh? Natürlich nicht. Sie essen einen Hamburger. Wenn sie die Straße runtergeht, ist sie eine Frau. Aber sobald sie im Wagen ist, ist sie es nicht mehr. Dann besteht sie nur noch aus Körperteilen. Warum haben Sie keine Angst? Ich habe eine Waffe auf Sie gerichtet. Auf Sie ist ein Gewehr gerichtet. Sind Sie tapfer? Nein. Drehen Sie sich um und gehen Sie zu Ihren Freunden zurück. Sie haben das Mädchen, wir haben das Geld. Ach, übrigens, es tut mir wirklich leid wegen der Finger. Es war ein Unfall. Yuri ist mit seinen beiden Männern und Lucia zu einem befreundeten Arzt. Hey, Matt, war cool, wie du dich vor die beiden Typen hingestellt hast, Mann. Die Kleine wirkte ganz schön verstört. Sie konnte sich kaum auf den Beinen halten. Ich ruf mal bei Yuri an. Ja, hallo, ist Yuri da? Oh, da muss ich mich wohl verwählt haben. Entschuldigen Sie die Störung, bitte. Verwählt? Verdammt, ich komme mir immer wie das letzte Arschloch vor, wenn mir sowas passiert. Sie haben doch an dem Tag, an dem Ihre Frau entführt wurde, gleich mehrere solche Anrufe bekommen. Stimmt. Genau. Hat nicht Juri heute Morgen auch einen Haufen solcher Anrufe bekommen? Glauben Sie, dass die das waren? Um sich zu vergewissern, dass jemand zu Hause ist? Solch einen Anruf würden Sie doch nicht von einer Telefonzelle aus machen. Ich habe hier eine Liste mit den Anrufen bei Ihnen, die mir Jimmy Hong gegeben hat. Zwei Anrufe, beide kürzer als eine Minute. Beide wurden von einem Anschluss mit der Nummer 2437436 gemacht. Warum rufen wir nicht einfach mal an? Lassen Sie mich mal. Auskunft, Platz 34. Was kann ich für Sie tun? Hier spricht Officer Elton Simak. Meine Dienstnummer ist 2491-1907. Ich habe hier eine Telefonnummer und bräuchte die dazugehörige Adresse. Die Nummer ist 2437436. Sekunde. Ja, ich warte. Der Anschluss gehört einem A. H. Wallens. Die Adresse ist 692 51st Street. Es war ein Holzhaus. Und selbst im Mondschein konnte man sehen, dass es ziemlich heruntergekommen war. Und es lag nur zwei Straßen vom Waschsalon entfernt. Ben. Komm her. Guck dir das an. Ich hielt die Taschenlampe gegen das Garagenfenster und knipste an. Da stand er, der Honda Civic. Und gleich daneben ein dunkler Lieferwagen. Bingo. Jay kniete vor einem Kellerfenster. Ich ging zu ihm hin und bückte mich. Er hatte die Taschenlampe schräg nach unten gerichtet und ließ ihren Strahl durch einen Kellerraum wandern. Auf einem Stuhl neben einer Tischtennisplatte, die vor einer gut bestückten Werkzeugbank stand, saß Albert Wallens. Obwohl ich sie nicht sehen konnte, wusste ich, dass um Albert Wallens Hals eine Klaviersaite geschlungen war. Wir gehen durch die Vordertür. Wir schlagen die Scheibe ein. Raymond Callender hatte uns das Profil zugekehrt. In einer Hand hatte er ein Bündel Geldscheine, in der anderen einen Bleistift. Tödliche Waffen in den Händen eines Buchhalters. Sie sagten eine Woche. Sie haben mir Ihr Ehrenwort gegeben. W-E-L-O-V-E 108 FM. Wie wir erst heute erfahren, führte vor zwei Tagen ein anonymer Hinweis Beamte des 72. Reviers in Brooklyn zu einem alten Haus in der 51st Street, das sein Besitzer, der 28-jährige Albert Wallens, erst vor drei Jahren von seiner Mutter geerbt hatte. In einem Kellerraum fanden die Beamten Wallens, einen arbeitslosen Bauarbeiter, der wegen sexueller Belästigung und Tätlichkeit mehrfach vorbestraft war. Wallens war tot, mit einer Klaviersaite erdrosselt. Im selben Kellerraum befand sich auch die, wie es schien, grausam verstümmelte Leiche eines anderen Mannes. Aber der 36-jährige Raymond Joseph Callender, dessen Lebenslauf unter anderem ein siebenmonatiges Zwischenspiel bei der Verwaltung des New Yorker Büros der Drug Enforcement Administration beinhaltete, war noch am Leben. Er wurde ins Maimonides Medical Center gebracht, wo er zwar das Bewusstsein wiedererlangte, aber mit Ausnahme von ein paar krächzenden Lauten nicht mehr imstande war, sich seiner Umwelt mitzuteilen. Und heute, in den frühen Morgenstunden, verstarb. Detective Sergeant Holden, der Leiter der Mordkommission, sagte auf der Pressekonferenz, dass die Polizei anhand der Beweismittel mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgeht, dass beide Männer in eine Reihe von Frauenmorden verwickelt sind. Raymond Joseph Callender habe wohl seinen Partner Albert Wallens in einem Anfall von Wahn mit der Garrotte erwürgt und sich dann anschließend in einer Art Selbstverstümmelungsorgie bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Wie ihm das allerdings gelungen sei, würde auf immer ein ungelöstes Rätsel bleiben. W-E-L-O-V-E 108 FM. Willst du noch eine Tasse Kaffee? Es macht mir was aus, wie du dein Geld verdienst. Ich wusste nicht, dass es mir was ausmacht, aber am Anfang hat es mir vermutlich auch nichts ausgemacht. Wahrscheinlich war es sogar mit einem speziellen Reiz verbunden, zumindest ganz am Anfang, als es mit uns losging. Dann kam eine Zeit, in der ich dachte, es würde mir nichts ausmachen. Dann kam eine Phase, in der ich wusste, dass es mir was ausmacht. Ich mir aber einzureden versuchte, dass es nicht so war. Im Übrigen hatte ich mit keiner Frau etwas, seitdem es mit uns losging. Ich liebe dich. Ich weiß, das ist ein Wort, das wir nicht in den Mund nehmen wollten. Und ein Grund, warum ich damit Probleme habe, ist, dass ich nicht weiß, was es eigentlich bedeutet. Aber was es auch bedeutet, genau das ist es, was ich für dich empfinde. Was hast du denn? Ach, nur ein paar Tränen. Ich wollte dir nicht... Was? Zu nahe treten. Du wirst dich doch nicht entschuldigen wollen. Na ja. Meine Güte, wie peinlich. Ich komme mir richtig lächerlich vor. So, jetzt bin ich dran. Ja? Wenn du meinst. Aber nicht unterbrechen. Das ist etwas, das ich dir nicht erzählt habe und ich komme mir deswegen richtig blöd vor. Und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also gut, machen wir es kurz. Ich habe aufgehört. Was? Ich habe aufgehört. Ich habe zu vögeln aufgehört. Ja? Ich habe aufgehört vor 3 Monaten. Vor mehr als 3 Monaten. Irgendwann vor Neujahr, vielleicht sogar schon vor Weihnachten. Ich hatte solche Angst, es dir zu erzählen, weil ich nicht wusste, wie du darauf reagierst. Vielleicht wäre ich nicht mehr interessant für dich gewesen, sondern nur noch eine alte Schachtel, die von einem blödsinnigen Abendkuss zum anderen rennt. Vielleicht hättest du dich in die Enge getrieben gefühlt und gedacht, ich will dich erpressen, mich zu heiraten oder so. Ich hoffe nur, ich könnte jetzt zu weinen aufhören, weil ich lieber halbwegs manierlich, eigentlich, ich möchte gerne umwerfend aussehen. Aber ich sehe eher aus wie ein Nasenbär, oder? Nur im Gesicht. Na ja. Immerhin etwas. Du bist einfach ein alter Bär. Du bist mein Bär und ich liebe dich auch. Ich komme mir ziemlich dumm vor, dass ich dir nie davon erzählt habe, aber ich war mal einige Jahre eine Hure und Aufrichtigkeit ist nicht gerade eine Eigenschaft, die in diesem Job besonders gefragt ist. Ganz im Gegenteil zum Polizeidienst. Mein armer alter Bär. Nächtelang auf den Beinen, um hinter irgendwelchen Irren in Brooklyn herzurennen. Und trotzdem wird es noch Stunden dauern, bis du endlich deinen verdienten Schlaf bekommst. Was du nicht sagst. Du bist jetzt mein einziges sexuelles Ventil, bloß damit du dich schon mal darauf einstellen kannst. Was da jetzt auf dich zukommt, könnte gut sein, dass ich mich als unersättlich erweise. Das werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich sehen. Etwa eine Woche nach Callenders Tod rief mich Keenan Khoury von der Rezeption unten an. Er stünde in der 2. Reihe und ob ich nicht Lust hätte, auf eine Tasse Kaffee mit ihm zu kommen oder sonst was. Ich gehe auf Reisen. Ich verlasse Amerika. Das Haus habe ich schon verkauft. Und wo soll es hingehen? Erst nach Belize. Verwandte besuchen. Dann nach Togo. Mal sehen, wie es mir in Afrika gefällt. Aus der Drogensache bin ich jedenfalls raus. Meine Maschine geht in 6 Stunden. Mein Bruder Petey, er hat sich umgebracht. Oh mein Gott. Tja. Das tut mir leid. Das weiß ich, Matt. Es ist verdammt traurig. Was ist passiert? Er ist mit Francines Wagen auf die Brooklyn Bridge gefahren, hat den Wagen am Fahrbahnrand abgestellt und ist runtergesprungen. Als kleiner Junge hatte er einen richtigen Brückensplin. Ständig lag er unserem Vater in den Ohren, dass er über eine Brücke fahren soll. Er konnte gar nicht genug davon kriegen. Als ob Brücken das Schönste auf der Welt für ihn wären. Die, von der er gesprungen ist, die Brooklyn Bridge, ist zufällig tatsächlich eine schöne Brücke. Ja, das ist sie. Das Wasser darunter ist allerdings dasselbe wie unter allen anderen auch. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie dazu in der Lage sind. Callender? Ja. Er hat mir alles erzählt. Als ob er es auf diese Weise noch einmal erleben könnte. Ich ließ ihn reden, so viel er wollte. Und dann konnte ich tun, was ich tun musste. Ich habe ihm die Augen ausgestochen, damit er nie mehr eine Frau ansehen kann. Ich habe ihm die Hände abgeschnitten, damit niemand eine Frau anrührt. Die Hände habe ich mit einem Hackmesser abgehackt. Ich glaube, das haben sie benutzt, um... haben ihm seine Hose aufgemacht und sein Ding abgeschnitten, weil er sowieso nichts mehr damit anfangen kann. Und dann... meine Füße. Wie habe ich ihm seine Scheißfüße abgehackt? Wo soll er noch hingehen? Und seine Ohren, dann... was braucht er noch zu hören? Und seine Zunge, einen Teil davon, dann... Ganz habe ich sie nicht erwischt, aber ich habe sie ihm mit einer Zange aus dem Mund gezogen und abgeschnitten. So viel ich erwischt habe. Denn wer will ihn noch reden hören? Auge um Auge. Zahn um Zahn. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Sie hörten Endstation Friedhof, Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Lawrence Block, aus dem Amerikanischen von Sepp Leeb. Teil 2. Es spielten Matthew Scudder, Otto Sander, Elaine Mardell, Susanne Lothar, Keenan Curry, Burkhard Klausner, Raymond Joseph Callender, Sylvester Groth, TJ, Mark Hosemann, Pam, Bettina Engelhardt, sowie Volker Hanisch, Andreas Grothgar, Lennart Grüger, Peter Gawaida, Uli Lothmanns, Patricia Tietke, Regine Lamster und Rainer Schmidt. Technische Realisation Christian Kühnke und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Hartwig Tegeler. Bearbeitung und Regie Walter Adler. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1997.